Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute habe ich einen ganzen Haufen Gäste. Ich habe auch einen neuen Co-Moderator dabei. Mit dem fange ich jetzt gleich mal an. Ingo, hallo, schön, dass du da bist. Vielleicht sagst du mal kurz was zu dir. Ja, mein Name ist Ingo Radatz. Ich bin hier privat. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, wie viel wollen wir eigentlich erzählen. Und ich bin auch jemand, der immer ein bisschen Probleme hat, sich selber einzukategorieren, aber vielleicht so viel 20 plus Jahre Technik plus öffentliche Verwaltung, besonders im Schwerpunkt Meldewesen und Gewerbewesen und Ausländerwesen. Und für mich selbst ein Augenöffner der letzten Jahre, halt viel auch in Afrika unterwegs gewesen mit dem Ziel, unsere deutsche Verwaltungsexpertise, und da darf jetzt keiner lachen, ey, ich habe genau gesehen, dass du gelacht hast, in Afrika anzuwenden. Das bringt viele neue Sichtweisen rein und auch wenn das ja hier E-Government Podcast heißt, kann man das, glaube ich, nicht oft genug sagen, ein super spannendes Thema, denn Verwaltung und die Kontinuität und die Souveränität, darum geht es ja heute auch, der Verwaltung sicherzustellen über Technik, finde ich, ist ein super spannendes Thema, kann man viel drüber sprechen und ich hoffe, das wird heute uns auch gelingen, da mal ein paar unterschiedliche Sichtweisen auf den Tisch zu legen und miteinander darüber zu diskutieren. Ja, wunderbar. Und du wirst mich heute unterstützen in der Moderation. Und ich mache jetzt mal weiter mit bei mir oben links, B wie Basanta. Stell dich nochmal kurz vor. Genau, ich bin Basanta Tapper. Ich komme eigentlich aus der Wissenschaft. Ich bin Verwaltungswissenschaftler, von der Uni Potsdam studiert, war dann auch an der Hertie School, nochmal an der Uni Potsdam an einem Graduiertenkolleg und auch in Estland, in Tallinn, mal ein paar Monate an der Uni. Und arbeite jetzt seit ein paar Jahren am Kompetenzzentrum öffentliche IT. Das ist eine Denkfabrik, die sich das deutsche Innenministerium hält an einem Fraunhofer-Institut hier in Berlin. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit digitalem Staat und digitaler Gesellschaft. Weil ich Verwaltungswissenschaftler bin, mache ich aber vor allem digitale Verwaltung. Und da ist es bei uns ganz nett, man taucht immer wieder in neue Themen rein. Und das Thema digitale Souveränität habe ich tatsächlich so dann beobachtet, wie das über die letzten Monate oder Jahre hinweg erstens die Bedeutung gewandelt hat und zweitens immer präsenter wurde, bis man es tatsächlich auch in den normalen Tageszeitungen gelesen hat. Deswegen finde ich es jetzt sehr spannend, auch heute nochmal darüber zu sprechen. Okay, dann mache ich gleich weiter mit Christian. Ja, hallo zusammen, dankeschön. Ja, Christian Knebel ist mein Name, sitze in Düsseldorf. Ich habe jetzt tatsächlich auch, ich habe gerade nachgezählt, 20 Jahre E-Government auf dem Buckel. Ich habe die ersten fast 10 Jahre im Bereich der elektronischen Vergabe mich getummelt, also immer schon mit Software zu tun gehabt, aber auch mit dem ganz schweren Thema der Beschaffung und des Ausschreibungsrechts. Und in den letzten 10 Jahren habe ich eine Firma aufgebaut, die sich im Umfeld Open Source für die Verwaltung tummelt und habe da natürlich auch sehr wohlwollend wahrgenommen, dass in den letzten paar Monaten das Thema digitale Souveränität so als Oberbegriff, der noch weiter gefasst ist als Open Source, immer salonfähiger wird. Und ja, erstmal danke für die tolle Einladung, weil ich glaube, die Runde ist tatsächlich mega spannend und das Thema ebenso. Genau, jetzt habt ihr alle das Thema schon mal ganz kurz angesprochen. Erstmal vielen Dank für eure Vorstellung und ich freue mich, dass ihr da seid. Heute wollen wir sprechen über die digitale Souveränität, weil, wie Basanta schon gesagt hat, das ist gerade überall präsent, das ist ganz präsent in der Presse und in unserer E-Government-Bubble ist das gerade nach dem OZG das größte Thema, was uns momentan beschäftigt. Was versteht ihr denn eigentlich unter dem Thema digitale Souveränität? Wer will damit anfangen? Ich will, dass Basanta anfängt. Okay, der hat eine große Studie drüber geschrieben, ne? Also bitte. Ja. Das ist am besten vorbei. Genau, ich ziehe mir den Hut an. Ja, digitale Souveränität, muss man feststellen, hat ein bisschen Bedeutungswandel auch mitgemacht über die Zeit hinweg. Und wir haben zum Beispiel als ÖFIT vor, ich glaube, 3 Jahren auch schon mal eine Studie rausgebracht, die hieß Digitale Souveränität. Und da geht es aber allein um oder fast ausschließlich um die digitale Souveränität des Bürgers im Sinne von Abwehrrechte, digitale Abwehrrechte gegen den Staat. So ungefähr Wie schütze ich mich vor dem Staatstrojaner und ähnlichen Anwandlungen? Oder auch, wie behalte ich irgendwie die Kontrolle über meine Daten gegenüber von irgendwelchen großen Technologieunternehmen? Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren der Fokus. Würde ich heute einordnen als digitale Souveränität von Bürgern. Natürlich auch digitale Souveränität ist eigentlich auch ein Thema für die Wirtschaft, und da wird es dann auch, da ist man dann auch schon ziemlich nah an dem, was dann auch digitale Souveränität für den Staat, Staat heißt. Nämlich, wir haben da verschiedene Definitionen rumfliegen, aber im Endeffekt geht es meistens darum, seine IT unter Kontrolle zu haben, im Sinne von einmal sie so gestalten und nutzen zu können, wie man es möchte, und sie aber auch, und da ist man dann eher so im Bereich Cybersicherheit, ne, irgendwie vor ungewollten Fremdzugriffen schützen zu können. Und das wabert aber an ganz vielen Stellen aus. Man muss auch feststellen, wenn ich so meinen Twitter-Stream angucke, sehe ich immer noch fleißig Veranstaltungen zu digitaler Souveränität, die also wo ich dann immer noch stutze und denke so, hey, das ist aber nicht so, wie ich es in meinem Papier geschrieben habe. Also dass da ganz viele, also ich glaube, ein Grund, warum das Thema so am Boomen ist, weil man das als Projektionsfläche für ganz viel benutzen kann. Ja, da können irgendwie die Cybersicherheitsleute können sagen, so ja, digitale Souveränität ist, wenn ihr alles total härtet und unsere neuesten Sicherheitsempfehlungen befolgt. Industrie- und Wirtschaftspolitiker können sagen, ja, digitale Souveränität schaffen wir, indem wir irgendwie eine deutsche Chipindustrie aufbauen, was wir schon immer gefordert haben. Gebt uns doch mal ein paar Milliarden, dann braucht ihr nicht den Huawei-Chip kaufen, sondern wir bauen euch das. Bis hin halt zu irgendwie der digitalen Zivilgesellschaft, die diesen eher diesen Abwehrrechte-Schnack fährt. Oder dann so Leute wie Christian, die die Chance sehen und sagen, Moment, digitale Souveränität schaffen wir für den Staat zum Beispiel gegenüber großen Softwareanbietern, indem wir auf Open Source gehen. Das heißt, es hat sehr viele Facetten, und die Debatte darum öffnet, glaube ich, so ein Window of Opportunity, wo viele verschiedene, schon lange in der Diskussion befindliche politische Ideen jetzt versuchen, sich durchzudrängen und zu sagen, so, das, was wir fordern, und zwar schon seit 10 Jahren, das ist digitale Souveränität. Das ist, glaube ich, da gerade ein bisschen so eine kambrische Explosion in dem Feld, und die Regierung im Grunde steht da vor der Herausforderung, das für sich klar zu kriegen und auch für sich zu definieren, naja, was ist denn das für uns eigentlich, worum geht es uns auch eigentlich in dem Thema, und dann zu priorisieren, was wollen wir denn tatsächlich da machen. Christian, Ergänzungen? Ich sehe das vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich, ich sehe das primär als Betroffener. Und das fängt erstmal im Privaten an, was natürlich gleichzeitig auch wahrscheinlich aus unserer aller Sicht der unkritischste Bereich ist, wenn digitale Souveränität verletzt wird. Ich habe ein Handy, ich habe ein Tablet, ich habe ein Notebook, und ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will. Ich habe in dem Moment meine Souveränität verloren, als ich den ersten Schritt zu einem der allen bekannten Hersteller gegangen bin, weil ich letztlich in der Wahlfreiheit meiner zukünftigen Devices massiv eingeschränkt werde. Ich fange einen kleinen Schritt in die eine Richtung an, weil ich das cool finde, weil meine Frau mich überredet hat, was auch immer. Und 1-2 Jahre später finde ich mich in einem Universum wieder, wo ich alles eines Herstellers bei mir habe. Und das ist an sich nicht schlimm, das ist sicherlich cool, jeder hat da seine Vorlieben, aber wenn ich jetzt vorhab zu wechseln, weil der Hersteller mir zu teuer geworden ist, weil die Versionspolitik mir zuwidergeht, dann sehe ich das Problem. Und das kann auch ein sehr individuelles, privates Problem sein. Ich bin auch gehindert in meiner Freiheit, indem ich einfach nicht weiß, wie ich meine Urlaubsfotos von A nach B transportiert bekomme. Und das ist dann eine sehr emotionale Hürde, die mich im Wechsel einschränkt. Also ich habe für mich als Bürger privat in meiner Souveränität eingeschränkt, weil ich eben zum Opfer dieser großen Konzerne werde, deren Namen ich jetzt alle nicht nenne. Es wäre auch unfair, weil ich immer einen vergesse. Als Unternehmer ist das letztlich genauso. Mit meiner Firma entscheide ich mich für gewisse Technologien, sei es Hardware, Software, Anwendungen. Oft sind die aus der Cloud, und da schätze ich auch den Komfort der Lösung, und das ist ja alles auch wohl überlegt, aber wenn ich einmal in dem Universum drin bin, kann ich eben mit 70, 80 Leuten nicht mal eben morgen sagen, hoppala, wir wechseln den Anbieter, wir wechseln die Software. Das sind riesen Migrationsprojekte, die nicht nur Geld kosten, sondern auch Nerven und letztlich auch jeden Einzelnen in seiner täglichen Arbeit so massiv beschränken, dass ich eben direkt wieder dieses Wechselproblem vor mir habe und den typischen Login-Effekt, erzeugt habe. Also das sind so zwei, als Privatmensch und Unternehmer, zwei täglich spürbare Aspekte der digitalen Souveränität. Und jetzt habe ich ganz früher auch Wirtschaft studiert. Ich will also auch noch ganz kurz auf den betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Aspekt zwei Sätze sagen. Im Kontext von Staatsgeld, öffentlichen Einrichtungen und Co. ist natürlich auch die spannende Frage, wir alle, auch der Staat, begibt sich in diese Logins, in diese Abo-Fallen, in diese proprietären Software-Nischen. Das Geld, was er da ausgibt, ist unser aller Geld, Steuergeld. Und letztlich ist das Traurige daran, dass das Geld, sobald der Staat das ausgegeben hat, direkt nach Amerika, China, Indien oder wo auch immer hingeht, also zumindest mal den europäischen Wirtschaftsraum verlässt. Und dann muss man sich im Umkehrschluss eben auch nicht wundern, warum keine Digitalindustrie in Europa entsteht, wenn man doch mit dem Geld, was am meisten da ist, nämlich Staatsgeld, dafür sorgt, dass herrliche Digitalindustrien im Ausland entstehen. Heißt, der Wirtschaftsfaktor von digitaler Souveränität ist meiner Meinung nach ein recht essentieller. Ich muss selbst gucken, wo ich anfangen muss, damit ich eben überhaupt erstmal die Fundamente und die Basis schaffe für eine eigene IT-Wirtschaft, die dann wiederum das Fundament für digitale Souveränität darstellen kann. Ja, das sind vielleicht so als drei Highlights aus meinem Erfahrungshorizont, wie ich das einsortiere, das Thema digitale Souveränität. Okay, vielen Dank, ich habe das gut zusammengefasst. Vielleicht gehen wir jetzt direkt gleich mal drauf ein, was denn die Bedeutung von digitaler Souveränität für die öffentliche Verwaltung ist. Das klang jetzt schon mal ein bisschen an, aber wozu brauche ich das im Rathaus? Vielleicht sage ich zwei kurze Sätze im Anschluss zu meinem Gesagten. Privat, dass ich meine Urlaubsbilder nicht von A nach B kriege, dass ich mit der Firma auf irgendeinem Cloud-Anbieter festhänge, das kann ich kalkulieren, das Risiko. Und da kann ich sagen, das ist mir der Komfort, das ist mir die Convenience wert. Beim Staat ist aus meiner Sicht der wesentliche Unterschied, dass er das Funktionieren des Staates auf solchen Softwarelösungen und solchen Anbietern basiert. Und das Funktionieren des Staates ist eben kein Luxusgut, wo ich sagen kann, naja, Urlaubsfoto hin oder her, passt schon, sondern das Funktionieren des Staates ist für uns alle täglich so essentiell, dass sich die Frage der Souveränität und des funktionierenden Staatsapparates eben aus einer ganz anderen Perspektive stellt. Und wenn heute oder morgen irgendein großer Cloud-Anbieter irgendeine Lösung abschaltet und der Staat auf einmal keine Steuern mehr einnehmen kann, weil sein Steuereinnahmeprogramm auf irgendwas basiert, dann haben wir alle ein riesengroßes Problem. Deswegen ist aus meiner Sicht Souveränität in der öffentlichen Verwaltung, weil damit eben das Funktionieren des Staatsapparats gewährleistet wird, viel, viel, viel wichtiger, als es vielleicht im Privaten ist. Ich will nicht sagen, dass es privat unwichtig ist, aber die Folgenabschätzung ist quasi eine ganz andere. Und das ist aus meiner Sicht die Besonderheit in der öffentlichen Verwaltung, die das Thema so wichtig, pressierend und groß macht. Aber wie mache ich das jetzt als Rathaus? Also ich denke jetzt mal an einen der großen Betriebssystemhersteller, der mir auch Office-Pakete bietet, der mir inzwischen auch Kollaborationsplattformen bietet, der mir Intranet-Lösungen bietet. Ich sitze ja hier in München, da sitzt er gleich um die Ecke, da kann ich quasi auch hingehen und sagen, jetzt guck mal, das ist für mich eine deutsche Firma, weil die sitzt ja in Deutschland. Warum kann ich nicht zu dem gehen? Der macht doch alles. Der macht doch alles für mich. Der baut mir mein Rathaus so auf, wie ich das will. Alle meine Mitarbeiter wissen ganz genau, wie sie damit umzugehen haben, weil privat benutzen sie das auch. Und so eine schöne Cloud-Lösung hat er auch noch dazu. Ja, ich würde da sagen, vielleicht ein Grund, warum uns das lange relativ egal war, sind, glaube ich, zwei Gründe, warum das Thema jetzt so, wie wohl gerade so schön gesagt, so pressierend da ist, ist einmal, dass einfach digitale Lösungen wirklich immer integraler für die öffentliche Verwaltung werden. Es ist halt nicht so, wir haben jetzt statt der Schreibmaschine ein Textverarbeitungsprogramm, wir haben immer noch die Schreibmaschine daneben stehen und es ist auch nicht so schlimm, wenn wir auf ein anderes Textverarbeitungsprogramm wechseln müssten, weil unsere Prozesse eigentlich immer noch im Grunde nicht digital funktionieren würden. Sondern inzwischen wirklich, wie Christian schon gesagt hat, der Staat an vielen Stellen funktioniert dann halt nur noch digital oder ist dann erstmal lahmgelegt, um die Prozesse umzustellen. Das ist der eine Faktor. Das andere ist tatsächlich auch, dass sich zum Teil die geopolitische Lage geändert hat. Also wir unterscheiden in unserer Studie, also es geht insgesamt immer um Abhängigkeiten, quasi das Gegenteil von digitaler Souveränität ist, ich bin halt abhängig von irgendwas, was grundsätzlich nicht, also es geht jetzt auch nicht missverstehen, es geht nicht darum, irgendwie vollständig autark, ich bin von niemandem abhängig, das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist quasi diese Abhängigkeiten zu kennen und bewusst zu managen. Also zu sagen, an dieser Stelle habe ich mich bewusst in dieses Abhängigkeitsverhältnis begeben, weil ich das Risiko hier so und so einschätze und irgendwie auch eine Idee habe, wie ich das Ganze steuere. Und da kann man sagen, dass ich beispielsweise, wenn man den Betriebssystemhersteller mit dem großen M in den Blick nimmt, das sind dann solche Themen wie geopolitisch haben sich einfach Sachen verschoben. Wir sind nicht nur misstrauisch gegenüber den Chinesen, was wir wahrscheinlich schon lange sind, wenn man sich die Spiegelcover, die über die gelbe Gefahr geschrieben werden, seit vielen, vielen Jahrzehnten anguckt, sondern halt in den letzten Jahren tatsächlich auch so ist, dass man sagt, naja, ehrlich gesagt, den Amerikanern, das ist uns auch nicht mehr so völlig egal, dass die vielleicht in sämtliche staatlichen Systeme der Bundesrepublik mit reingucken können, weil wir auch nicht mehr 100% Vertrauen gegenüber den Amerikanern haben. Und dann fängt man an, nochmal drüber nachzudenken, Moment, ist es denn da so sinnvoll, wenn wir solche Software-Systeme wirklich in sämtlichen Staatsfunktionen einsetzen? Und das ist ja auch immer noch eine Frage, genau auch von diesem Abhängigkeitsmanagement. Es ist ja nicht überall gleich kritisch, sondern da auch ganz wichtig zu unterscheiden, geht es irgendwie um kritische Infrastrukturen, um beim Beispiel des Rathauses zu bleiben, ja, geht es irgendwie um mein kommunales Elektrizitätswerk. Da möchte ich dann doch vielleicht einen höheren Grad an Souveränität haben, als wenn es um irgendwelche Bücherausleihsysteme in der Bibliothek geht, wo jetzt nicht sofort der schreiende Mob auf der Straße steht, wenn man da mal 2 Tage lang keine Bücher ausleihen kann. Ja, da würde ich vielleicht anschließen und ergänzen. Ich glaube, es ist kein Null- oder Eins-Thema, bin ich digital souverän oder bin ich digital abhängig. Ich glaube, in der Realität ist man zumindest temporär abhängig, egal von welcher Lösung. Und die Frage ist, wie der Weg in die Abhängigkeit aussieht und wie der Weg da wieder raus aussieht. Es kann durchaus opportun sein, für eine gewisse Zeit sich in solche gesehenen und erkannten Abhängigkeiten zu begeben, solange man eben erkennt, dass sie nur temporär sein sollen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht akademisch fundiert, aber ich glaube, das hat viele Facetten, wie man sowas heilen könnte. So war ja auch ein bisschen deine Frage, Thorsten. Eine Ecke kann sein, es ist nicht immer Open Source. Also ich brauche nicht immer offenen Quellcode als Forderung in den Raum stellen, um mich digital souverän aufzustellen. Es reicht manchmal auch, offene Schnittstellen zu fordern, also Open APIs zu haben. Da bin ich zwar in einer proprietären, geschlossenen Lösung, kann aber quasi über eine offene Schnittstelle mit der Lösung kommunizieren, kann eben meine Prozesse einbauen und dann ist quasi das Risiko, dass mein gesamter Geschäftsprozess nicht souverän ist, reduziert auf einen Teilbereich, auf einen Prozessschritt. Ein anderer Aspekt wäre Open Data, also offene Daten. Ich kann dafür sorgen, dass die Daten, die ich mit meinen proprietären Lösungen bearbeite, abspeichere, auch wieder die Lösung vom großen M, dass die in Formaten vorliegen, die offen sind, damit ich sie auch in anderen Lösungen perspektivisch öffnen kann. Also das Thema, wie wechsle ich von A nach B. Und offene Standards ist sicherlich auch ein bisschen Meta, aber ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn ich Lösungen einsetze, die sich an einheitliche Standards halten, Webbrowser beispielsweise, dann ist es ein bisschen egal, ob ich Webbrowser A, B oder C benutze, sondern vermeide ich auch Souveränität, weil ich mich letztlich nur auf einen gemeinsamen Standard geeinigt habe. Das ist also ein fließendes Kontinuum, glaube ich. Sicherlich ist die Königsdisziplin, alle diese Aspekte zu beachten und in seiner Lösung zu akkumulieren, dann ist man sicherlich sehr digital souverän, aber in der Realität unterhalten wir uns über Grauzonen, Abstufungen und verschiedene Sichtweisen auf das Gleiche. Und das ist vielleicht auch so der Fingerzeig schon in eine Strategie. Wie kann ich digital souverän werden als Verwaltung? Das ist nicht, ich ändere mich von heute auf morgen von schwarz auf weiß, sondern das ist ein inkrementeller, iterativer Prozess, der auch sehr, sehr, sehr lange dauern wird im Zweifel. Ja, da wollte ich auch ganz gern mal einhaken, die Motivation dahinter. Also jeder hat eine unterschiedliche Begriffsdefinition und ich sehe das auch so, dass sich das über die Zeit geändert hat. Ich finde, das hat sich in den letzten Jahren stark politisiert. Aber was ist die Motivation für eine deutsche Verwaltung, darüber nachzudenken, die Software auszuwählen, nach dem Fakt, nach dem Ziel, souverän zu sein. Ist es das Negative, etwas abzuwehren, was man befürchtet? Ist es das Positive, mehr Gestaltungsfreiheit zu haben? Also die Frage würde dann auch in die Richtung Open Source gehen. Und ist das Thema sehr stark mit Open Source verbunden oder nicht? Ich glaube, die Motivationen kommen da tatsächlich aus verschiedenen Ecken. Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schmerzpunkt, wie das auch in der einschlägigen Studie zu dem Thema dieser Microsoft-Marktstudie, die das BMI in Auftrag gegeben hat, genannt wird. Das ist tatsächlich, und das ist ja auch durch die Presse gegeistert, dass zum Beispiel die Verhandlungen mit Microsoft für die Bundesverwaltung unangenehmer geworden sind. Und das ist quasi nur ein Beispiel, was in der Presse viel Aufmerksamkeit oder einigermaßen Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist ja immer ein Problem, dass irgendwie solche Beschaffungsthemen extrem unsexy sind, obwohl sie eigentlich sehr, sehr wichtig sind. Aber auch an anderen Stellen, ich habe eine Studie gemacht zu IT-Beschaffung und da haben ja auch IT-Beschaffer aus Ländern halt erzählt, wie unangenehm das für sie ist, mit beispielsweise Datenbankanbietern zu verhandeln. Weil die sie im Grunde, wenn sie da irgendwelche Anforderungen in ihren Kriterien, in ihre Vergaben reinmachen, O-Ton ist ja, die lachen uns aus. Die sagen dann so, ja gut, dann, wenn ihr alle diese Kriterien erfüllt haben wollt, dann kauft halt bei der Konkurrenz, wohlwissend, und das ist dieser Login-Effekt, den Christian eben meinte, wohlwissend, dass für genau diese Landesverwaltung es im Zweifel einen Milliardenaufwand bedeuten würde, um auf eine andere Datenbanklösung zu wechseln. Das heißt, man ist da einfach in einer schlechten Verhandlungsposition. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, also meinem Eindruck nach, wo sehr viel politische Motivation dann tatsächlich auch hergekommen ist, unabhängig davon, dass natürlich an vielen Ecken und Enden beispielsweise irgendwie Open-Source-Überzeugungstäter schon lange in solche Richtungen schieben. Aber es brauchte, glaube ich, diesen großen Schmerz am Verhandlungstisch mit den großen Technologieunternehmen, um da ein größeres politisches Momentum dahinter zu kriegen. Ja, ich will da noch was ergänzen. Also ich glaube, um eine Lanze für die Verwaltung zu brechen, ich glaube, man hat sich vor vielen Jahren natürlich nicht sehenden Auges in solche Abhängigkeiten begeben. Das war nicht planvoll, dass man gesagt hat, wir wählen jetzt mal Lösungen aus, wir beschaffen die und wir nehmen hin, dass wir damit unsere Souveränität verlieren. Das war einfach keinem präsent. Und da kann man sicherlich am Beispiel Corona auch ein ganz simples Beispiel wählen. Von heute auf morgen saßen wir alle zu Hause und da war die Not groß, eine Videokonferenzlösung zu finden in vielen Häusern. Und da muss man einfach sagen, dass das Thema Zoom oder wie sie alle heißen, die Plattformen, die machen es einem auch sehr einfach, mit zwei Klicks eben in so ein Ökosystem zu stolpern, auf so eine Plattform zu rutschen. Die funktionieren, die Dinge. Die funktionieren oft reibungsloser als freie Alternativen, mit weniger Kopfschmerzen, weniger Beschäftigung mit den Tools. Und dann ist man quasi nicht bewusst in eine Abhängigkeit geraten und hat seine Souveränität verloren, sondern hat aufgrund einer Notsituation unter zeitlichem Druck sich dahin begeben. Und ich mutmaße, vor 20, 30 Jahren, als zum Beispiel Datenbanken oder Betriebssysteme so ausgewählt wurden, spielte noch eine andere Sache eine Rolle. Da waren proprietäre Systeme tatsächlich die einzige Alternative, wenn man auf einem professionellen Level IT machen wollte. Da ist man bei den zwei, drei Herstellern gelandet, die eben Datenbanken, Betriebssysteme und was da alles dranhängt, gemacht haben. Die Zeiten haben sich geändert und das ist, glaube ich, der Punkt, der auch ein bisschen die Verwaltung entschuldet an der Stelle. Die Zeiten haben sich geändert, man blickt anders auf die Themen. Viele der freien Alternativen, die einen nicht abhängig machen, sind mittlerweile viel, viel, viel weiter, sind also erstmals seit ein paar Jahren überhaupt Alternativen zu den proprietären Lösungen. Und was man, glaube ich, schaffen muss, ist, die geübten Beschaffungsprozesse, die auf Featurelisten abstellen, Featuritis betreiben. Man muss in den Beschafferköpfen dafür sorgen, dass nicht die Featuritis treibendes Element sein soll, sicherlich auch noch in gewissem Maße, aber dass man auch darauf achten soll, eben Kriterien der digitalen Souveränität in den Beschaffungsprozess einfließen zu lassen. Früher wäre das unrealistisch gewesen, weil man es nicht gekonnt hätte, man hätte keine Lösung gefunden. Mittlerweile lohnt aber die Mühe, diese Kriterien mit in den Bereich zu nehmen. Populäres Beispiel, MySQL gehört zu Oracle, gibt eine MariaDB, ist die freie Variante. Wenn ich mir also als Beschaffer die Mühe mache, mich über solche Kriterien zu informieren und die in einer Beschaffung zu beschreiben, habe ich eine echte Alternative zum Oracle MySQL in Form von MariaDB, die ich genauso ausschreiben kann, wie ich vormals mein proprietäres Produkt ausgeschrieben habe. Es wird aber noch Nischen geben, wo das nicht so einfach ist. Und da kommen wir dann so in die volkswirtschaftlich staatsregulierende Ebene. Eigentlich muss der Staat abstrakt gesehen erkennen, in welchen Nischen digitale Souveränität aktuell praktisch nicht möglich ist und muss dann dafür sorgen, dass er mit Staatsgeld, mit Fördergeld, mit Subventionen in diesen Nischen sich noch digital souverän aufstellt, also Firmen etabliert, die solche offenen Angebote bringen. Das ist ein gutes Stichwort für mich. Der Staat ist ja gerade dabei, die digitale Souveränität mit dem Thema OZG und einer für alle wieder abzuschaffen. Das heißt, im OZG bzw. in der Umsetzungsstrategie steht drin, dass ein Bundesland, also es wird dann auch wahrscheinlich auch ein Dienstleister sein, der das Ganze herstellt, es eine Software herstellt und alle anderen Bundesländer momentan noch nehmen können. Ist das der richtige Weg, um die Innovation in Deutschland zu behalten, um die Abhängigkeit in Deutschland zu behalten, oder ist das zu kurz gedacht? Ja, und was bedeutet das vor allen Dingen für die Souveränität der anderen Bundesländer? Genau. Machen die sich in dem Moment davon abhängig? Ist dieses Bundesland dann offen dafür, diese Feature-Rites der anderen eventuell eben ein Stück weit mitzugehen? Das ist eine interessante Frage. Haben wir nicht digitale Souveränitätsprobleme auch innerdeutsch? Ist die Frage, wie groß das Misstrauen gegenüber anderen Bundesländern ist. Ob ich davon ausgehe, dass deren Angebote auch einmal abgeschaltet werden oder irgendwie mir zum Nachteil eingesetzt werden, ob am Verhandlungstisch das dann irgendwie zu meinem Nachteil eingesetzt wird. Ich glaube, das ist eine interessante Frage und ich glaube, unsere Provinzfürsten werden auch einen Weg finden, hier quasi das als Spielball einzusetzen, ist aber, glaube ich, einfach auch nochmal auf einem anderen Level als die Frage, bin ich quasi gegenüber nichtstaatlichen Akteuren abhängig? Ja, wobei, mit dem Thema trefft ihr bei mir quasi eins meiner Lieblingsthemen. Ich entschuldige mich für 3, 4, 5 Minuten Monolog, die jetzt folgen werden. Tatsächlich ist ja OZG und EFA, also einer für alle Umsetzung, gerade das heißeste Thema der Stunde. Und ich sage immer salopp, die Deutungshoheit und der Kampf um die Deutungshoheit, was bedeutet EFA und was bedeutet es nicht, der ist ja gerade entbrannt. Wenn ich über die Republik schaue, sind Bundesländer oder Rechenzentrumsverbünde gerade dabei, für sich in Form von Whitepapern und sonstigen Publikationen quasi zu reklamieren, dass sie bestimmen, was einer für alle bedeutet und wie das zu interpretieren ist. Meiner Wahrnehmung nach, da spreche ich jetzt nicht als Softwareanbieter, sondern als Beobachter von außen, reden die alle von Plattformen, auf die sie ihre Kunden locken möchten. Böse gesagt könnte man sagen, geschlossene Plattformen. Was grob so funktioniert, man setzt eine OZG-Leistung auf dieser Plattform um, und dann darf sich jeder Kunde, der diese EFA-Leistung nutzen möchte, gerne dort einmieten gegen Einwurf von Münzen. Was passiert ist, dass man letztlich genau das, was wir als Abhängigkeit eingehen oder als Login-Effekt beschreiben, genau damit macht. Man lockt sich mit OZG-Leistungen auf im Zweifel eine fremde Plattform eines nicht bundeslandspezifischen Dienstleisters ein. Und die große Angst, die umgeht, ist quasi, dass genau das passiert mit dieser Plattform des Dienstleisters, wie es auch bei den privatwirtschaftlichen Anbietern passiert, nämlich dass sie dann in 1, 2 Jahren am Preismodell spielen, dass sie letztlich über ihre Produktpolitik steuern, was an Funktionen mir ermöglicht wird und was nicht, weil natürlich der Plattformanbieter bestimmt, was geht und was nicht geht, dass die Schnittstellen zwar auf dem Papier offen sind, aber de facto geschlossen gehalten werden durch technisch hohe Hürden und Unzugänglichkeiten. Also der ganze Reigen, den man eigentlich vermutet, wenn man sich bei einer wer auch immer Cloud einloggt, genau das geht man meiner Meinung nach ein, wenn man sich auf eine dieser Plattformen begibt. Und ich nenne jetzt nicht die Namen, ihr habt wahrscheinlich eine Ahnung, in welche Richtung ich da denke. Ich sag mal Norden, Süden, Westen, Osten, jeder hat da wen. Und durch die Presse ist auch die Tage erst wieder der nächste Plattformansatz dreier mittelgroßer Bundesländer gegangen. Ich glaube, differenzieren muss man, was da eigentlich sinnvoll wäre. Sinnvoll wäre die Schaffung eines offenen Ökosystems. Und das ist eben auch schon die Abgrenzung meiner Meinung nach zu einer geschlossenen Plattform. Ein offenes Ökosystem zeichnet sich dadurch aus, dass es möglichst die schon benannten Kriterien, also Open Source, Open API, Open Data, Open Standards beachtet. Open Documentation wäre auch noch nett, also auch frei dokumentiert, dass man nachlesen kann, wie es ist. Und dann umgeht man eben viele dieser Login-Effekte, die die Plattformanbieter privat als auch öffentliche Rechenzentren platzieren. Und vielleicht kleine Randnotiz, das machen die öffentlichen Rechenzentren meiner Wahrnehmung nach natürlich nicht bewusst oder zumindest nicht direkt bewusst, solche Plattformen und solche geschlossenen Plattformen aufzubauen, sondern die sind ja letztlich auch nur Getriebene der Anbieter dahinter. Keiner von denen hat ja die Plattform selbst entwickelt, sondern in der Regel haben die ja über ihre Rahmenverträge entsprechende Anbieter der Basiskomponenten zum Beispiel im Einsatz, sodass sie letztlich ja nur proprietäre Basiskomponenten so miteinander verschalten, dass dann aus 5 proprietären Basiskomponenten eine proprietäre Plattform entsteht. Und dann ist es auch kein Wunder, warum letztlich diese Plattformen geschlossen sind. Das resultiert letztlich aus den Produkten, die dahinter sich im Einsatz befinden. Und in der Tat, zurück zur Ausgangsfrage, die OZG-Umsetzung, der Zeitdruck und das immense Geld sind nicht unbedingt förderlich, offene Ökosysteme wachsen und gedeihen zu lassen, was eigentlich sinnvoll wäre im Sinne der digitalen Souveränität, sondern viel Geld und Zeitdruck sorgen eigentlich dafür, dass man sich sehenden Auges in die Abhängigkeiten und Login-Effekte begibt. Und das macht es nicht besser, wenn das bei einem öffentlichen Rechenzentrum ist und nicht in einer amerikanischen Cloud. Meine Meinung. Jetzt hat ja unser Bundes-CIO Markus Richter in seinem 7-Punkte-Plan durchaus auch deutlich gemacht, dass es um Offenheit geht und um digitale Souveränität und Open Source bei der OZG-Umsetzung. Wenn ich mir die Lösungen anschaue, die jetzt aktuell so auf dem Markt purzeln, gibt es da, glaube ich, eine oder gar keine Open-Source-Lösung. Ist das also auch nicht die Lösung, Open-Source? Nochmal kurz, welches Beispiel hast du im Kopf für Open-Source? Open-Source, jetzt muss ich leider die AKDB hat für Brandenburg die Ein- und Auswanderung umgesetzt und die ist auf Open Source, also die ist nicht nur auf Open Source Basis, sondern die ist auch Open Source. Der Code ist noch nicht Open Source, aber ich denke, das kommt demnächst. Ja, und das ist, glaube ich, der Punkt. Bei Open Source im Speziellen hat man so ein Henne-Ei-Problem unserer Wahrnehmung nach. Das erleben wir auch im täglichen Geschäft. Es ist, auch wenn es unter so Initiativen wie Public Money, Public Code eigentlich gedacht ist, es fühlt sich für viele öffentliche Verwaltungen relativ befremdlich an, mit eigenem Geld Dinge zu erschaffen, die Open Source sind und die dann, ich sag's mal salopp, frei ins Internet zu stellen. Das fühlt sich aus vielen Aspekten heraus komisch an, weil man es einfach nicht gewöhnt ist der letzten 20, 30 Jahre. Man ist aber auch in einer Form transparent. Was ist denn, wenn da jemand anders einen Fehler in meinem Projekt findet? Was ist da, wenn da irgendwas nicht ganz juristisch perfekt bei einer OZG-Leistung beispielsweise implementiert ist? Da werde ich auf einmal angreifbar. Heißt, diese offene Kultur, die man im Privatunternehmen sicherlich gewöhnt ist, die mit Open Source aber einhergeht, ist auch ein großer Hemmschuh. Und Henne-Ei-Problem ist es deswegen, weil sich eben nicht der Erste findet, der diesen Weg geht. Viele sagen, wir würden gern, aber keiner Open Source tatsächlich irgendwo öffentlich abrufbar entsprechende Codes, weil sie alle Angst haben. Der Effekt, um den es aber bei Open Source eigentlich geht, ist, dass alle freimütig releasen und veröffentlichen und dann so eine Art Innovationsspirale entsteht. Weil natürlich wird in der IT-Lösung ein Fehler drin sein, zum Beispiel. Ich habe in 10 Jahren noch nie eine IT-Lösung ausgeliefert, die fehlerfrei war. Das ist einfach realitätsfremd. Und die Idee von Open Source ist, wer den Fehler findet, behebt ihn bitte auch und stellt die Behebung allen anderen zur Verfügung. Und wenn man jetzt dieses AKDB Bayern-Brandenburg-Beispiel nimmt, ist es doch eigentlich toll, dass die Bayern mit ihrem Geld einen ersten Schritt gegangen sind im Bereich Einbürgerung. Die Brandenburger, nicht die Bayern. Brandenburger sogar, ja, die noch Brandenburger. Besser. Und dass die das open sourcen wollen, weil natürlich dann andere mit viel kleineren Budgets an der Verbesserung einer existierenden Lösung mitarbeiten können und nicht in die Not gebracht werden, weil sie auf ihrer Plattform gefangen sind, quasi ein Wettbewerbsprojekt zu starten. Ich fürchte aber, wenn das nur einzelne wenige Beispiele bleiben, wird eben dieser Teufelskreis nicht durchschlagen, dass alle mehr Angst haben, als die positiven Effekte zu spüren. Und das braucht natürlich eigentlich politischen Willen am Ende. Das wird kein Entscheider, keiner, der die Verträge schließt, wird das entscheiden, sondern das muss die oberste Heeresleitung, sage ich mal, anordnen und wollen. Und in dem Kontext sind die Punkte von Herrn Richter, Open Source war, glaube ich, der siebte, sehr, sehr, sehr positiv anzurechnen, weil sich erstmals jemand traut, der wirklich auch auf der Ebene Gewicht hat, sowas öffentlich kundzutun. Und das gibt wahrscheinlich den Ersten auch den Anstoß, sich so zu verhalten, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Ja, ich denke, wenn ich mir anschaue, wer jetzt gerade diese, du hast es vorhin angesprochen, Norden, Süden, Westen, Osten entstehen gerade Plattformen zum OZG. Wenn ich mir angucke, wer da alles dahinter sitzt, das sind alles große Unternehmen. Sind zwar alles, oder das meiste sind große öffentliche Unternehmen, aber ich glaube, hier steckt auch noch ganz viel Furcht dahinter. Wenn ich meinen Code veröffentliche, kann den ja jeder nehmen und auch betreiben und auch mit seinem Label weiter betreiben. Warum soll ich mir dann die Arbeit machen? Ich lasse es mir vom Bund vielleicht sogar bezahlen durch diese Fördergelder und dann kommt irgendeine Unternehmensberatung XY und sagt, ich habe da eine ganz tolle Lösung, mach da mein Label drauf und verkauft es für teuer Geld. Das ist tatsächlich auch, warum ich das ganz spannend fand, dass die Vitaco, so wie ich das gesehen habe, sich doch recht einmütig zu Open Source bekannt hat, weil ja tatsächlich der konsequente Einsatz von Open Source für Anwendungen der öffentlichen Verwaltung doch in vielen Fällen ja auch etablierte Geschäftsmodelle von den öffentlichen IT-Dienstleistern in Frage stellt, weil ich halt nicht mehr irgendwie meine quasi Monopolstellung für meine Software Suite in meinem Herrschaftsbereich salopp gesagt habe, sondern muss ich gucken, so naja, dann gibt es vielleicht ein, zwei Open Source Lösungen, die alle anderen IT-Dienstleister aber auch anbieten. Da gibt es natürlich immer noch ein Geschäftsmodell, aber das muss man dann halt ändern. Da wird man dann eher zu so einem Open-Source-Dienstleister, würde ich mal erwarten. Da ist natürlich auch noch Veränderungsbedarf und damit auch, irgendwie wundert mich nicht, wenn dann die Bereitschaft auch niedriger wäre an der Stelle. Ja, vielleicht ein paar markttheoretische Überlegungen. Hinter allen öffentlichen IT-Dienstleistern, die ja alle Personalmangel haben, die alle nicht so sonderlich groß sind. Selbst eine Dataport ist verglichen mit einem großen IT-Unternehmen nicht sonderlich groß. Die sind also selbst nicht liefer- und leistungsfähig. Hinter all diesen Dienstleistern stecken große IT-Firmen, die privat organisiert sind. Und jetzt gibt's da, ich schneide jetzt wirklich Schemen, es gibt eigentlich zwei Gruppen von Firmen. Das eine sind die weltweit tätigen, dominierenden IT-Konzerne mit 2.000, 3.000, 4.000 Mitarbeitern aufwärts, die in großen Rahmenverträgen hocken. Ihr alle kennt die Namen, muss ich nicht erwähnen. Und die kommen natürlich aus der proprietären Softwarewelt. Die sind es gewohnt, Lizenzen zu verkaufen, Pflegewartungsverträge zu verkaufen. Die sind es auch gewohnt, wenn nach 2-3 Jahren ein ganz großes neues Release einer Software kommt, das auch wieder neu zu verkaufen, zu anderen Preisen und anderen Modellen. Und die shiften eben gerade massiv ihre Geschäftsmodelle in die Cloud, um ihr in die Jahre gekommenes proprietäres Lizenzmodell zu retten. Und der Shift in die Cloud ist quasi das Zünglein an der Waage, was jetzt auch die Diskussion, Stichwort Microsoft-Studie, auslöst. Für die ist Open Source in erster Sicht erstmal Bedrohung des eigenen Geschäftsmodells. Weil natürlich das Gewohnte, ich verkaufe Lizenzen, früher waren das die CDs, die ich mit Keys durch das Land geschickt habe, heute sind es virtuelle Einheiten, da bedroht Open Source massiv. Und wie soll ich meinen paar hundert Vertrieblern erklären, dass ich mein Geschäftsmodell transformiere? Und wie soll ich meinen Aktionären erklären, dass ich da was langfristig Sinnvolles vorhabe, was aber erstmal mittelfristig auf meine Umsätze und Renditen geht. Dann gibt es im E-Government die ganz, ganz kleinen Spezialisten, die sich oft in Deutschland verteilen, die oft regionale Prägung haben und die so aus der Fachverfahrensecke oft kommen. Das sind erstaunlich kleine Firmen, wenn man da mal reinguckt. Das sind so 5 bis 15, 20 Mann Betriebe, die wirklich in einer mega kleinen Nische, auf Twitter ist immer dieser Gag mit den Friedhofssoftware-Lieferanten mit den lustigen Namen. Da gibt es 3, 4 in Deutschland, die haben sich den deutschen Markt, den deutschen kommunalen Friedhofsverwaltungsmarkt gut untereinander aufgeteilt. Denen geht's gut, die liefern alle eine Software, die funktioniert, die unterscheiden sich ein bisschen in den Features, aber alles fein. Und die sind quasi am anderen Ende der Skala tätig. Und in den ganzen vielen OZG-Nischen gibt es eben solche Unternehmen, meistens tatsächlich kleine, 3 bis 4, 5 im Wettbewerb stehende Unternehmen. Und jetzt steile These, Achtung, Deutschland hat Geld ohne Ende für die Digitalisierung. Deutschland hat aber ein Problem, ausreichend viele Dienstleister zu bekommen, die liefern können. Was kein Wunder ist, wenn man in die ganzen Kleinstbetriebe guckt, die sich diese Nischen besetzen, die sind einfach nicht lieferfähig im großen Stil, weil sie gewohnt sind, dass Digitalisierung in Deutschland langsam geht, sind die nie gewachsen, haben nicht genug Leute und können einfach nicht skalieren, jetzt wo die Kohle auf einmal da ist. Und bei den Großen ist es so, dass die mittlerweile Probleme haben, ihre proprietären oder cloudbasierten Dienste mal ebenso gegen die OZG-Milliarden beim Staat loszuschlagen, weil sie eben unter dem Deckmantel der Souveränität so in die Kritik gekommen sind. Heißt, das ist jetzt die steile These, es gibt einfach nicht genug Leute, Firmen und Skills, um digital souverän taugliche Lösungen an den Staat zu verkaufen, die im Kontext des OZGs helfen können. Und die Gefahr ist jetzt zweifaltig. Entweder man nimmt die Kohle und wirft sie dann trotzdem wieder Richtung proprietärer Anbieter, einfach um sich zu digitalisieren und den Bürger Bewegung zu signalisieren. Das andere ist, man macht das nicht, gibt die Kohle den kleinen Anbietern, muss dann aber das Geld über die Zeit strecken und wird alle Deadlines, die da im Raume stehen, heillos reißen. Und jetzt steht die Politik aus meiner Sicht vor der Entscheidung, tue ich das, was ich kann und was schnell geht und erzeuge ich Effekte mit dem Geld, also schwenke Richtung proprietärer Anbieter, oder gebe ich dem Ökosystem Zeit, sich zu entwickeln, weil jetzt Geld da ist und stelle aber meine ambitionierten Digitalisierungsziele nach hinten. Aber da ist ja gerade ganz interessant, was man aus dem Innenministerium für Signale Richtung CENDIS, Zentrum Digitale Souveränität, hört, wo man ja im Grunde, so wie das jetzt bekannt geworden ist, ja eine Einheit, irgendwie geartete Einheit schaffen will, die diesen ganzen, jetzt erstmal diesen ganzen Open-Source-Bereich massieren soll, weil das ja, wie Christian sagt, das ist einerseits eine Herausforderung, quasi der Markt ist vielleicht gar nicht bereit, um das alles zu liefern, was man da abrufen wollen würde, aber ja auch andersrum ein Grund, warum öffentliche Verwaltungen kaum Open Source beschaffen, ist natürlich, die wissen halt nicht, wie sie es machen sollen. Ja? Also es geht ja immer da auch um so Fragen wie, wie beschaffe ich denn eigentlich Open Source rechtskonform? So, dass mir hinterher nicht eine Vergabekammer das wegklagt. Die haben das im Zweifelsfall selber noch nie gemacht. Die kennen auch niemanden, der das schon mal gemacht hat. Dann macht man es auch nicht. Oder auch die Frage, naja, wie betreibe ich denn Open Source überhaupt in meiner Kommune oder in meiner Behörde? Das sind, glaube ich, alles so Fragen, wo es im öffentlichen Sektor im Grunde keinen Punkt gibt, wo diese Antworten herkommen. Und wo vielleicht dann so ein Zentrum für digitale Souveränität quasi in mehreren Richtungen diesen Teufelskreis durchbrechen kann, je nachdem, was da jetzt rauskommt. Aber das finde ich schon mal ganz interessant, was man da jetzt an Signalen sieht. Ja, aber meint ihr denn, dass die neuen OZG-Plattformen ohne Open Source auskommen? Das Schlimme ist, die nutzen alle Open Source, aber die contributen nichts zurück. Also ich nenne das manchmal salopp Trittbrettfahrertum. Die dezentrale Community von kleinen, freiberuflichen Hobby-Hackern baut durchaus wichtige Technologien wie SSL-Geschichten, wie Videoconferencing. Wir sind gerade im Jitsi hier miteinander optisch verbunden. Das sind alles Dinge, die von Leuten privat teilweise am Wochenende entstanden sind. Und tatsächlich nehmen sich das große IT-Unternehmen oder öffentliche IT-Dienstleister nehmen sich das, betreiben das, bauen eigene Geschäftsmodelle darauf auf, aber geben eben nichts zurück. Natürlich fixen die mal einen Fehler, die integrieren das mit Schnittstellen. Das ist ja auch, dafür ist ja auch Open Source bekannt, dass es so gut veränderbar und integrierbar ist. Aber das Zurückgeben, da muss noch ein Mentalitätswechsel stattfinden. Und ich würde die These wagen, dass zumindest auf Ebene der Betriebssysteme beispielsweise fast jede OZG-Plattform auf einem freien Betriebssystem läuft. Gibt ein paar Ausnahmen, die mir einfallen, aber mindestens der Mail-Server, sage ich mal, wird irgendwie auf was Offenem laufen oder das SSL-Thema wird mit einer offenen Geschichte abgebildet sein. Aber der Punkt ist, ich muss so weit gehen, das gesamte Konstrukt der zusammenassembelten OZG-Plattform, dafür muss ich bereit sein, das fertig zusammengebaute Stück wieder zu open-sourcen und nicht nur zu sagen, die 50 Lego-Steine, aus denen das besteht, sind alle offen, aber wie ich die miteinander verbaut habe, damit was Sinnvolles entsteht, das verrate ich dir nicht. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Denkrichtung. Viele schmücken sich mit Open Source, aber mehr als Nutzer und Trittbrettfahrer weniger handeln nach den Prinzipien des Zurückgebens. Auch hier wieder steile Thesen. Man sollte sich mal die Lizenzbedingungen der Open Source Komponenten anschauen. Es gibt viele Lizenzen, ich sage nur Copyleft-Effekte und Co., die tatsächlich auch das aktive Zurückkontribuieren sogar erzwingen. Aber auch hier wieder das Problem, der einzelne Entwickler aus Indien hat natürlich keinerlei Möglichkeit, Rechtsverletzungen einzuklagen, überhaupt rauszufinden bei irgendeiner OZG-Plattform in Deutschland. Deswegen passiert da einfach nichts, wenn man sich nicht lizenzkonform verhält. Also da kann man auch durchaus mit dem Knüppel schwingen und drohen und kann sagen, Leute, ihr müsst sogar bei vielen Technologien eigentlich zurückkontributen, um da so eine gewisse Sensibilität zu schaffen, die dann wiederum in diese Innovationsspirale führen soll letztlich. Wenn sich mehr danach verhalten, entsteht schneller bessere Software. Das ist der Grundgedanke. Das könnte ein Grund sein, der sie hindert, es Open Source zu stellen, oder? Ja, weil man vielleicht Angst hat, dann diese Verletzungen transparent zu machen. Vollkommen richtig, ja. Ja, ja, ja. Und ich meine, der einzelne Inder, der muss ja gar nicht unbedingt klagen. Ne? Also häufig gibt es ja jetzt schon Prozessfinanzierer, die eben sich ihre Mandanten suchen. Die Rechte werden abgetreten und hier durchgesetzt. Aber ich denke auch, dass das schwierig ist, wenn man halt in hoher Geschwindigkeit sowas aufbauen soll. Dann, ja, also der Herr Richter hat gesagt halt, wir wollen Open Source gehen. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass ihr gar nicht so viel über das Thema Geld sprecht. Wer erstellt das eigentlich? Naja, also ein Punkt, da kann ich die öffentliche Verwaltung verstehen, Open Source ist schwer zu beauftragen. Ich meine das nicht, dass es nicht auszuschreiben ist. Ich meine auch nicht, dass man es in EVBIT-Verträge nicht gießen kann. Das sind auch oft Mythen, die uns über den Weg laufen. Das stimmt einfach nicht. Da gibt es diverse, auch bei der Fraunhofer, aber auch beim BESCHA in Bonn, gibt es diverse Experten, die das schon seit Jahren machen, die wissen, wie das geht, wie man es ausschreibt, wie man es vertraglich absichert. Ich meine, Open Source ist schwer zu beauftragen, weil natürlich eine diffuse Community von Leuten, die frei miteinander Dinge tun, wie kann ich die denn beauftragen? Wenn ich Bedarf von 500 Menschen pro Jahr habe, die OZG-Leistungen digitalisieren und das in Open Source machen will, es gibt doch schlichtweg keinen Anbieter, der mir 500 Menschen, die Open Source können, anbieten kann, weil die Community an sich sich eben nicht organisiert in Firmen, sondern eben im freien Zusammenspiel arbeitet. Und eine der wesentlichen Herausforderungen, auch jetzt aus Open-Source-Community-Sicht, ist sicherlich, sich beauftragungsfähig aufzustellen für den öffentlichen Sektor. Und da müssen die sich selbst auch an die Nase fassen, inklusive uns. Das ist ein ungelöstes Thema. Auch für große Unternehmen im Übrigen ist das ein großes Problem. Die wollen alle unabhängig sein, Open-Source beauftragen. Aber wenn sie eben ein weltweites SAP-Migrationsproblem haben mit ein paar tausend Manntagen Volumen, gibt es einfach kein Open-Source-Unternehmen, was diesen Bedarf deckt. Da ist Red Hat im Linux-Umfeld ein positives Beispiel. Die haben es geschafft, quasi die Linux-Community, das Grassroot-Thema so enterprise-ready zu paketieren und zu verkaufen und mit Services zu garnieren, dass Linux in dem Bereich mittlerweile enterprise-tauglich ist und auch public-tauglich geworden ist. Aber eigentlich muss man dafür sorgen, dass man Red Hat-ähnliche Firmen aufbaut, durchaus auch mit Staatsgeld, Unterstützung und Ähnlichem, damit man eben genau diesen Faktor schafft, dass Open Source von Grassroots zu professionell supporteter, langlebiger, solide dokumentierter, rechtskonformer Software entstehen kann. Und das darf man auch keinem übel nehmen aus der Community, dass das nicht immer, das ist nicht deren Fokus des Engagements, sowas zu schaffen. Aber findige Unternehmer zum Beispiel wie wir, wir sehen uns durchaus mit den Ambitionen versehen, in die Richtung zu wachsen. Aber es ist natürlich hinreichend schwer, als kleine mittelständische Bude so zu wachsen, dass man das auch wirklich anbieten kann, wenn man eben gegen die Großen steht, wo immer noch die Geldkanäle hinlaufen. Wie könnte ich mir das vorstellen, wie sich die Community dann aufstellt? Wäre das was für Tech for Germany oder was in die Richtung, die dann so ein Unternehmen gründen? Mit freien oder festen Angestellten oder? Ich finde das gut, was die Tech for Germany macht. Die laufen aber leider, das ist objektive Beobachtung, ein Stück weit ihren Ansprüchen hinterher. Die arbeiten damit Staatsgeld, führen coole Projekte durch, die ich alle toll finde, durch die Bank weg. Aber wenn es zur offenen Dokumentation, zur offenen Bereitstellung der Arbeitsergebnisse kommt, und das muss nicht immer Quelltext sein, so weit sind die ja oft gar nicht. Das sind oft Mockups, Konzepte, Clickdummies. Die sucht man eben doch dann lange im Netz, wenn man sie überhaupt findet, diese Arbeitsergebnisse. Heißt, vielleicht Tech for Germany ist vielleicht nicht der richtige Ort, weil sie aus meiner Sicht über 2 Jahre gezeigt haben, dass sie diese offenen Prinzipien wahrscheinlich denken, aber nicht schaffen zu etablieren in den Strukturen, in denen sie leben. Was wir mal nach 1, 2 Flaschen Rotwein immer wieder bei uns in der Firma diskutieren ist, müsste man nicht eine Art Verkaufsgenossenschaft zum Beispiel gründen, der kleinen Open Source Freiberufler oder Kleinstunternehmen. Es gab früher Verkaufsgenossenschaften, Basanta nickt da haben ganz sich die heftig. Bauern, ja, da haben sich die Bauern zusammengeschlossen, haben gesagt, wir verkaufen unser Weizen gemeinsam oder unser Zucker. Und warum? Damit wir marktfähig werden, damit wir bessere Preise kriegen und so weiter und so weiter. Also eigentlich das Gleiche, nur ein paar 50, 100 Jahre vor uns. Warum sowas nicht für Software denken? Jetzt ist Genossenschaft, es ist nicht zu Ende gedacht und bei Weitem gibt es da 1000 Hürden, aber solche Gedanken muss man da, glaube ich, angehen. Die Leute lieben ihre Freiheit, wollen aber trotzdem kollektiv am Markt agieren. Aber Basanta hat mega heftig genickt, deswegen bin ich jetzt mal ruhig. Ich habe gerade zum Thema Genossenschaft, fällt mir gerade was ein. Also, ach so, jetzt seid ihr nicht alle in Berlin, es ist nur einer in Berlin. Es gründet sich gerade diese Hacker-Genossenschaft, wo man als ambitionierter Entwickler Mitglied werden kann und dann über diese Genossenschaft quasi auch Aufträge vergeben kann. Ich kann euch da mal ein paar Infos schicken, wenn ihr wollt. Also, ja, ich glaube, der Bereich ist interessant. Also HackerOne als Webseite mit dem Bug Bounty-Programm, wo man nach geleisteter Arbeit Geld bekommt, ist ja auch eine Nuance aus diesem vorgeschlagenen Modell der Genossenschaft, ne? Also es ist aber ein sehr loser Zusammenschluss. Also vielleicht, Basanta, du hast so oft genickt. Sag nochmal einen Ton. Genau, also ich glaube, solche Genossenschaftsmodellen oder Ähnliches ist durchaus was, wo man auch einfach den bestehenden Beschaffungsregeln auch mal ein Schnippchen schlagen kann, glaube ich, an manchen Stellen. Ja, irgendwie mit Anforderungen, wie groß, wie alt, wie viele Referenzen muss so ein Unternehmen haben, dass man sagt, ja gut, wir haben ja diese Genossenschaften, die kann das alles vorweisen und dahinter steckt dann vielleicht ne, irgendwie das Grassroots Netzwerk, das Eignungsleihe für den Experten, kurz eingeworfen, nennt sich das dann. Genau, dass man, also dass man da, anstatt zu sagen, es muss jetzt erst das Vergaberecht geändert werden, sagt, Moment, wir können im Grunde das Vergaberecht hacken, und wo vielleicht dann auch im ersten Moment niemand was dagegen hat und auch einen Kopfschmerz ja dann der öffentlichen Verwaltung, ne, immer diese Frage, so wen, wenn es schief geht, wen können wir denn dann verklagen, sich damit vielleicht auch beantworten lässt, ganz gut. Interessant finde ich dabei auch, dass es ja, wenn man zum Beispiel in die Public Money, Public Code Broschüre der Free Software Foundation reinschaut, die ja versuchen da auf verschiedene Art und Weise freie Software für den öffentlichen Sektor schmackhaft zu machen, machen die ja auch ganz stark dieses wirtschaftspolitische Potenzial auf. Also zu sagen, auf Aufträge, die wir im Grunde in die Open Source Community geben, damit fördern wir KMU in Europa, beziehungsweise in Deutschland. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, die das Ganze charmant macht. Ja, ob das am Ende dann tatsächlich alles so funktioniert, sei dahingestellt, aber als Idee finde ich das nicht abwegig und ist halt immer auch immer ein noch ein weiteres politisches Pfund, mit dem man wuchern kann. Ja, es ist leider politisch opportun, oft dann den nächsten Airbus für irgendwas zu fordern, wie das Peter Altmaier tut. Man könnte jetzt in den Wald rufen, macht doch den Airbus für Open Source. Das zeigt aber eigentlich nur, dass man das Thema nicht verstanden hat, weil das schreit nicht danach, den nächsten Großkonzern aufzubauen, der dann wiederum seine Kunden in die nächsten Login-Effekte und monopolistischen Strukturen lockt, sondern eigentlich braucht man das, was Europa stark gemacht hat, nämlich eine Vereinigung, das ist oft anstrengend, aber eine Vereinigung existierender Player, die letztlich mehr oder minder freiwillig miteinander die Synergien heben, die sich da ergeben und das eben viel schwieriger auch politisch umzusetzen und auf die Zeitlinie zu legen, als den nächsten Airbus für irgendwas zu fordern, was eben sehr mühsam ist, was das Beispiel der EU ja auch zeigt, wie man die Meinungen und widerstrebenden Entwicklungen ständig beieinander hält und das ist auch nicht immer schön. Tatsächlich. Aber so müsste man rangehen, um den Open-Source-Sektor einzufangen. Sehr harter Weg und da hat, glaube ich, leider noch keiner den Stein der Weisen erfunden, wie man das vernünftig löst. So, also wo ich durchaus die Airbus-Forderung anknüpfungsfähig finde, ist ja nicht die Forderung nach irgendwie, wir gründen einen Großkonzern, sondern die Idee der europäischen Kooperation. Also dazu sagen, auch über Grenzen hinweg so ein Open-Source-Ökosystem nicht nur national zu denken, sondern beispielsweise auch nach Frankreich zu gucken, die das Thema Open-Source in der Verwaltung schon viel länger, viel strategischer angehen, wie es den Franzosen, wie die Franzosen es dann doch oft machen. Und ich war letztens in der Runde, wo jemand gefragt hat, naja, es gibt irgendwie die Stadt Paris hat anscheinend so ein tolles Open-Source-System, womit sie irgendwie die Kontakte mit ihren Bürgern organisieren. Ich weiß nicht genau, was das für ein System ist, aber da war dann die Frage, naja, finden wir denn eine deutsche Stadt, die bereit ist, das quasi zu übernehmen, einzusetzen oder ist dann da wieder der Anspruch zu sagen, so ja, nee, wir wollen ja nicht die Nachnutzung von irgendwelchen Pariser Software, sondern wenn, dann wollen wir ja unser eigenes Ding haben, mit dem wir dann sagen können, das ist jetzt hier unser tolles Dorfsystem und nicht nur das Nachgenutzte von den tollen Parisern. Also das ist einerseits das Potenzial von europäischer Nutzung und würde mich auch nochmal interessieren, quasi, was eure Meinung ist zu diesem ganzen Thema Nachnutzung und irgendwie dann auch wieder dem Lokalstolz, dass man doch sagen will, ich habe was das hier selber entwickelt und das ist unser Produkt. Wenn ich dazu gleich was sagen kann, ich denke, dieser Lokalstolz steht uns gerade jetzt mal in unserer E-Government-Bubble ziemlich im Weg. Jeder, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, hat jeder irgendwelche Leuchtturmprojekte gebaut, die auf ganz Deutschland hätten ausstrahlen sollen, aber gestrahlt haben sie vielleicht bis ins Nachbardorf. Mehr auch nicht. Man hat Leuchtturmprojekte aufgebaut, um zu sagen, ich habe da was Tolles. 100 Kilometer weiter hat einer genau das gleiche Projekt aufgebaut und hat gesagt, ich habe was viel Tolleres, aber macht am Ende das Gleiche. Und ich glaube, da stehen wir uns gerade so in der öffentlichen IT ziemlich auf den Füßen. Also wir müssen da weg, wenn wir Richtung Open Source denken, dann müssen wir auch weg von diesem Gedanken, dass man immer der Tollste und der Beste ist. Wir haben zwar einen Wettbewerb auf dem Markt, aber der Wettbewerb ist nicht so extrem wie im freien Markt in der Industrie. Ja, das ist das Not-Invented-Here-Syndrom. Genau. Irgendjemand Schlaues hat mal gesagt, du würdest ja auch nicht die Unterwäsche deines Nachbarn anziehen. Das beschreibt es eigentlich noch ein bisschen besser, worum es da geht und welche Art von Abstoßungseffekten da entstehen. Wenn er sie nicht getragen hat? Ja. Ja, also das ist sicherlich, ist vollkommen richtig, das lässt sich politisch schlechter verkaufen, zu sagen, wir haben jetzt auch die Lösung aus Dortmund in Betrieb oder die Lösung aus Berlin. Cooler ist, wir haben mit einem Unternehmen aus der eigenen Stadt was Eigenes gebaut. Die Frage ist, ob nicht der Zeitdruck, den die OZG-Umsetzung uns aufbürdet, statt sich dann proprietären Plattformen mit viel Geld zuzuwenden, nicht eher aufgewandt werden sollte, um diese Not-Invented-Here-Themen abzubauen und zu sagen, naja, Zusammenarbeit ist notwendig. Aber Zusammenarbeit heißt eben nicht, wir nutzen alle die gleiche Plattform und begeben uns alle in irgendeiner Art von Abhängigkeit und Login, sondern Zusammenarbeit könnte ja eigentlich heißen, wir setzen alle den gleichen Code ein. und kümmern uns gemeinsam darum, dass der Code ständig besser wird, toller wird, schneller wird, sicherer wird und alles, was so mit Open Source zusammenhängt. Und das ist, fürchte ich, leider ein Mindset-Thema, was sich nicht mit Geld knacken lässt, sondern was einfach nur mit gut Zureden und vielen schlauen Leuten, die hoffentlich bald in die Politik kommen, die das auch wirklich verstehen, zu lösen ist. Also ich finde das sehr interessant und wir sind so ein bisschen von dem Thema Souveränität hin zum Open Source gekommen und wieder zurück. Ich kann das nachvollziehen, wenn man Software von Menschen, die man sich räumlich nah vorstellt, halt einsetzt, lieber einsetzt als abstrakte Dinge von weitem. Ich finde das Nachdenken über Modelle, wie man Open Source mit Enterprise-Gedanken verbinden kann, total spannend. Und auch ich habe halt so immer den Gedanken, wenn ich das höre, es kommt leider zu spät. Ja, also wir sind schon mittendrin in dieser Geschichte. Ich meine, wir haben in der letzten Podcast-Folge ja auch ein Beispiel dafür gehabt, was auch noch als Alternative da ist, diese sogenannte No-Code-Bewegung, wo man halt Tools in die Hände von inhaltlich, fachlich Experten legt, die nicht unbedingt Software erstellen können müssen, sondern halt sie so konfigurieren müssen, dass sie halt sehr hilfreich sind. Wir wissen alle, dass das sicherlich nicht so weit getrieben werden kann, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen von Consumer-Software mit der Integration. Und doch, finde ich, sind so viele spannende Konzepte im Raum, dass es mir so ein bisschen wehtut, wenn wir in Deutschland diesen Weg der Zentralisierung beschreiten. Wir haben jetzt, glaube ich, im FIM-Portal halt irgendwie so ein Beispiel gehabt, wo sich jeder gefragt hat, warum muss eigentlich jedes Bundesland und noch der Bund ein CMS erfinden, um sich Texte miteinander synchronisiert auszutauschen? Und die Empfehlung einer Unternehmensberatung war dann, ja Leute, das Ding kann auch zentral einfach einmal da sein und ihr könnt das alle nutzen, das wird das aushalten. Und ich habe immer so ein bisschen so die Befürchtung, wir kommen so langsam halt so in diesen Zeitdruck, wo dann natürlich pragmatische Lösungen halt gefordert werden. Der ganze Bereich Souveränität bringt mich, weiß nicht, wie es euch geht, aber es bringt mich immer auf diesen Spruch, Software ist Macht, zurück. Und eigentlich habe ich jetzt auch hier in diesem Gespräch das Gefühl gehabt, redet auch ihr darüber, wie viel Macht gebe ich ab? Das ist auch so das typische EU-Problem. Ja, du hast auch Frankreich mit ins Spiel gebracht. Wie viel bin ich bereit, meine Einflussmöglichkeit, sag mal, in die Hände von allen zu legen, wo ich dann Konsens brauche, um ein Feature zum Beispiel nachher zu bekommen? Und wie viel behalte ich? Ist Software zum Beispiel in der europäischen Dimension nicht eigentlich auch eins der Punkte, die wir viel stärker in den Vordergrund rücken sollten, um zusammenzuwachsen, um besser zusammen zu funktionieren? Wir hatten jetzt das Corona-Warn-App-Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben für unser Papier zu digitaler Souveränität haben uns mal ein bisschen umgeschaut, was gibt es denn für strategische Optionen, die da im Raum stehen, um quasi digitale Souveränität herzustellen, beziehungsweise Abhängigkeiten zu mindern. Und quasi der Königsweg ist natürlich Go It Alone. Das ist aber für Deutschland alleine nicht, also ist keine realistische Option in den meisten Technologiebereichen. Das heißt, da muss man dann, und das ist quasi auch die zweite Option, dann Partnerschaften einzugehen. Und für uns ist dann, glaube ich, für Deutschland die offensichtliche Partnerschaft, einfach die europäische oder innerhalb von Europa gezielt Partnerschaften einzugehen. Interessant da auch, die dritte strategische Option, die sich im Grunde aufmacht, ist zu sagen, einen Gemeingüteransatz zu fahren, womit man dann im Grunde auch wieder bei Open Source ist, nämlich zu sagen, Software ist nur so lange Macht, wie sie quasi jemand exklusiv in der Hand hält. Ja? Und mir den Zugang entziehen kann, indem ich aber sage, so, ich gebe das frei, hat quasi niemand das exklusiv in der Hand und es kann eigentlich nicht mehr als Verhandlungschip gegen mich eingesetzt werden. Fand ich ganz spannend, da zu sehen, so, es gibt da verschiedene Varianten, wie man strategisch agieren kann. Und wichtig ist aber, dass man das Thema auch strategisch angeht. Das ist, glaube ich, auch was, wo zumindest meinem Eindruck nach in Deutschland oft einfach auch ein Ort fehlt, wo strategisch über solche Themen nachgedacht wird, dauerhaft. Einfach weil quasi in diesem ganzen E-Government-Bereich so ein bisschen das Zentrum fehlt, jetzt gar nicht im Sinne von so wie ich möchte zentralisieren, sondern gibt es tatsächlich da irgendwie ein paar Leute, die so den Hut aufhaben, dass sie dann auch mal sagen können, wo möchten wir denn eigentlich insgesamt hin? Ich glaube, dass im BMI jetzt, da wird ja fleißig aufgestockt, da gibt es ja jetzt diese Abteilung für digitale Souveränität, dass sich das da vielleicht so ein Zentrum dann aufbaut. Aber wenn man halt auch zurückguckt, wie sind wir eigentlich in so eine Lage gekommen, dass wir beispielsweise an ganz vielen, bei ganz vielen Software und anderen auch Hardware-Produkten in Login-Situationen sind, da ist ja niemand sehenden Auges quasi im Sinne von, hat sich bewusst dafür entschieden, wir möchten jetzt in diesen Login reingehen, sondern es sind einfach ganz viele kleine Entscheidungen, die jeweils in dem Moment Sinn gemacht haben, weil halt niemand quasi über die konkrete Wirtschaftlichkeitsprüfung hinausgedacht hat. Und dann stellt man irgendwann fest, eigentlich sind wir jetzt in der Summe unserer Entscheidungen, in der großen Pfadabhängigkeit, die wir historisch dann zurückverfolgen können, in einer Lage, wo tatsächlich Abhängigkeit vielleicht auch dazu führt, so eine Login-Situation dazu führt, dass unsere Wirtschaftlichkeit geschadet wird, weil wir schlechtere Verhandlungspositionen haben. Da hätte halt dann vor irgendwie 20 Jahren eigentlich jemand sitzen müssen und sagen, so, nee, wähle deine Software oder andere Technik steht so, dass du dir hinterher auch die größten strategischen Handlungsoptionen erhältst. Jeweils dann natürlich abgewogen gegen, naja, was kriege ich denn hier eigentlich für Features, was kostet mich das? Ne? Das liegt ja auch alles auf dem Tisch. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie digitale Souveränität ist das einzige maximale Ziel, sondern das muss auch immer abgewogen werden. Ja, ich würde das noch kurz ergänzen wollen. Also ja, proprietäre Software ist Macht und offene Software kann einen Gegenentwurf darstellen zu diesen Machtausprägungen. Oft vermischt sich aber neben der Software der Betrieb der Lösung mittlerweile in die Diskussion der Macht, weil Cloud-Anbieter nicht nur die Software beherrschen, die in der Cloud läuft, sondern auch die Cloud an sich beherrscht wird. Und ein europäischer Aspekt ist da sicherlich die Föderierbarkeit von Lösungen, heißt die Verteilbarkeit auf verschiedene Rechenzentren, um aus europäischer Sicht eben diesen Single Point of Failure beispielsweise zu vermeiden, was ja auch im OZG-Gedanken übrigens durchaus naheliegender Punkt ist. Stellt man sich vor, man hat diese eine zentrale OZG-Plattform, auf der auf einmal tatsächlich alle ihre OZG-Leistungen abwickeln. Es gab ja bisher noch gar keine OZG-Plattform oder generelle E-Government-Plattform, die mal mit einem Lastproblem zu kämpfen hatte, weil einfach die Nutzungsquoten so gering waren. Jetzt stelle man sich vor, das passiert auf einmal. Ich habe große Fragezeichen, ob die bestehenden Rechenzentren überhaupt diesem Thema technologisch aufgestellt sind und das beherrschen können, wenn so eine Plattform auf einmal benutzt wird. Und Föderierbarkeit kann eben dazu führen, dass man einmal diesen Single Point of Failure vermeidet, weil man den Betrieb auf mehrere Rechenzentren verteilt. Gleichzeitig geht aber auch Souveränität damit einher, weil es beispielsweise, wenn Portugal mal vom Internet abgeschnitten werden würde für eine gewisse Zeit, es für das ein gesamteuropäisches IT-System beispielsweise kein Problem wäre, wenn es über weitere föderierte Knoten verfügt. Ich will es nicht Cloud nennen, aber eigentlich braucht man sowas wie eine europäische unabhängige Cloud, die eben über den Betrieb föderierbar in vielen europäischen Rechenzentren verfügt. Auch das ist Souveränität. Im Gegensatz zu den Cloud-Anbietern amerikanisch. Und ein letzter Satz, neben Software und Hosting sind Netze ein ganz fundamentales Thema, weil am Ende müssen wir an diese Dinge immer über Internetnetze kommen. Und da sind wir ganz schnell in der Huawei-Hardware-Chip-Diskussion, wer in welcher Firewall, in welchem Router liefert die Chips, bin ich spionierbar oder nicht. Und auch das hat was mit Souveränität zu tun. Und das ist letztlich eine Frage, die wir ja vorher diskutiert hatten. Wie weit muss Souveränität gehen? Reicht es für Software? Muss es bis hin auf Hardware ausgestreckt werden, auf Netze, auf Infrastrukturkomponenten, auf Lampen, die aus dem IoT-Netz gesteuert werden? Das ist die Frage, die sich da quasi aufwirft in dem Kontext. Ja, du hast es gerade ein Thema angesprochen. das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast auch angesprochen, im Prinzip wäre es wenigstens schon mal in Deutschland sinnvoll, diese ganzen vielen Rechenzentren, die es gibt, ob es kommunale oder Landesrechenzentren oder Bundesrechenzentren sind, die miteinander zu verbinden. Und nicht nur so, wie sie aktuell miteinander verbunden sind, über ich schicke mir Daten hin und her, damit ich überhaupt miteinander arbeiten kann, sondern das Ganze über, ich nenne es einfach mal eine Cloud-Infrastruktur miteinander zu verbinden, sodass ich eben Lastspitzen abfangen kann. Ich kann mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, wie das in Deutschland machbar ist. Wobei ich das auf der Cebit Seelig irgendwann mal vor 10 Jahren tatsächlich auch gehört habe, als Lippenbekenntnis zwischen vielen großen. Wir stellen der Cloud von Amazon und von Google etwas entgegen, indem wir eine Cloud-API zusammen entwickeln, hinter der wir diese Ressourcen anbieten werden. Ja, ich habe auch schon was von digitaler Gesetzgebung und sowas auf der Cebit gehört. Ich kenne übrigens ein paar Beispiele, wo wir durchaus Lasterfahrung gemacht haben. Also die Abwrackprämie war irgendwann mal vor Jahren mal so ein Beispiel. Aktuell sind es die Lernplattformen der Schulen. Ja, also hier in Berlin kann ich sagen, kann man als Nutzer die Lastverteilung durchaus zu spüren kriegen. Das ist immer morgens, wenn die Aufgaben abgeholt werden und nachmittags, wenn sie wieder abgegeben werden. Das ist viel Download, Upload. Und auch der Wahlscheinantrag im Internet ist auch so ein gutes Beispiel für absolute Peaks. Ja. Genau, und die Peaks, gerade beim Wahlscheinantrag, die finden innerhalb kürzester Zeit statt. Also immer genau dann, wenn die Wahlbriefe, Wahlbenachrichtigungen eingehen. Eingeworfen wurden. Genau. Dann, da kann man von ausgehen, wenn die verschickt werden, 2-3 Tage später ist die große Serverlast vorhanden. Ja, aber schaut mal rein, warum tatsächlich so eine deutsche öffentliche Cloud oder eine europäische öffentliche Cloud nicht stattfindet. Hat das sicherlich wieder mit Befindlichkeiten und Eitelkeiten zu tun, ganz viel. Aber es gibt eben auch technische Hürden. Weil jedes Rechenzentrum aktuell mit einem der großen proprietären Anbieter mehr oder minder verheiratet ist, was alles historisch bedingt ist. Und auch wenn die alle im Bereich Cloud, Docker, Kubernetes letztlich Lippenbekenntnisse abliefern, dass sie alle kompatibel mit dem Industriestandard sind, ist es eben nicht so, dass das Kubernetes auf Red Hat-Basis kompatibel mit dem Kubernetes auf Azure-Basis, kompatibel mit dem Kubernetes auf IBM-Basis ist. Die Unterschiede sind klein und fein. Und da ist letztlich wieder das Thema offene Standards letztlich verletzt. Ich will nicht so weit gehen, den Herstellern zu quasi vorzuwerfen, dass sie das bewusst verletzen, um nicht kompatibel mit den anderen Cloud-Infrastrukturen zu sein. Aber der Verteilkampf, der da entbrannt ist, in den Cloud-Infrastrukturen deutet schon ein bisschen darauf hin, dass das auch zumindest hingenommen wird, dass diese Unterschiede existieren, die es dann letztlich auch den Rechenzentren, die willig sind, schlichtweg unmöglich machen, beispielsweise ein Kubernetes-Cluster über verschiedene Infrastrukturen zu spannen. Und da ist natürlich wieder der Punkt, wenn der Beschaffer und der Staat es nicht schaffen, diese Einhaltung der Spielregeln durchzusetzen, obwohl sie eigentlich der größte Auftraggeber in dem Umfeld sind, dann ist der Staat auch ein bisschen selbst schuld, dass er sich da quasi von den Anbietern vorführen lässt. Und das ist kein Deut besser, als wenn man sich irgendwo in einer amerikanischen Cloud einwählt und sehenden Auges diese Abhängigkeiten hinnimmt. Eigentlich hätte man es in der Hand. Man muss es nur halt verstehen und durchsetzen können. Das ist ein bisschen die Krux, glaube ich. Genau, da hat ja jetzt SAP, weil du gerade Kubernetes angesprochen hast, den ersten Vorstoß gemacht mit einer tatsächlichen Open-Source-Lösung für Kubernetes. Ja, es gibt auch was namens Vanilla Stack. Mhm. Die probieren was ganz Ähnliches, weil eben tatsächlich die moderne Kubernetes-Infrastruktur, die fast in jedem Cloud-Rechenzentrum im privaten Bereich Einzug gehalten hat, die ist eigentlich, obwohl sie Open Source ist, hochproprietär und ich muss mich am Anfang entscheiden, gehe ich mit A, B oder C meinen Kubernetes-Weg. Deswegen ist das vollkommen richtig und nur zu unterstreichen, ist aber den wenigsten bekannt, dass das so inkompatibel ist zwischen den verschiedenen Anbietern, die sich da tummeln. Das heißt also, denjenigen, den wir am Anfang vorgeworfen haben, eventuell gegen die digitale Souveränität zu arbeiten, den Rechenzentren, die sind eigentlich derselben Situation ausgeliefert? Ja, weil sie teilweise nicht die Skills selbst haben, das einzuschätzen und die Tragweite ihrer Entscheidungen abzuschätzen. Es war doch üblich vor 20, 30 Jahren, dass ich mich IBM, Microsoft oder wie auch immer die Hersteller alle hießen, zugewandt habe und dafür gesorgt habe, dass ich eine möglichst homogene Betriebsinfrastruktur in meinem Haus aufziehe. Das macht das Management einfacher, macht das Versionsverwaltung einfacher und alles, was dahinter steckt. Und das wird jetzt quasi zur Falle. Die Lösungen heißen alle anders mittlerweile und jeder nennt auch das ja nicht Kubernetes, die Anbieter, sondern die haben alle eigene tolle Namen. Das ist dann OpenShift und wie es alles heißt, ich habe die gar nicht alle parat. Das ist ja schon das Zeichen davon, dass sie sich leicht unterschiedlich verhalten, aber eigentlich den gleichen Standard verfolgen. Und tatsächlich müsste ich die Energie und das Geld aufbringen, mich da unabhängig und frei zu schwimmen von meinen Anbieterbindungen, was vor dem Hintergrund von Rahmenverträgen, die ich langfristig schließe, und Login-Effekten, die ich mit vielen, vielen Lösungen eingegangen bin, die oft in diesen Clouds schon laufen, schlichtweg unmöglicher wird mit jedem Jahr, was zeitlich voranschreitet. Also das Loch wird tiefer, was ich mir grabe, aktuell eigentlich. Und könnte man das vergleichen mit der Situation, die wir vielleicht im Arbeits- und Umweltschutz haben, wo wir dann Kleidungsfirmen auferlegt haben, Lieferketten bis zum Ursprung zurückverfolgen zu können? Geht unsere Forderung im Rahmen der digitalen Souveränität dahin, dass man wirklich halt bis zum Ursprung von Software und auch Betrieb diese Lieferketten transparent haben wollen? Ich weiß nicht, ob das, also ja, den Eindruck hatten wir auch manchmal, wenn wir, wenn man sich unser Papier zur digitalen Souveränität anschaut, da dröseln wir ja auch quasi so einen Technologie-Stack einmal komplett auf von irgendwie der Benutzeroberfläche, die am Ende der Verwaltungsmitarbeiter sieht, bis hin irgendwie zur Netzinfrastruktur, über die die Daten laufen. Im Wesentlichen aber, um zu sagen, bitte denkt das alles mit. Das muss nicht immer alles kritisch sein für das, was man da macht. Aber so ein bisschen, wie wir in der Diskussion ja auch vor allem jetzt über Open Source und Software gesprochen haben, vergisst man dabei dann häufig andere Komponenten, wo man sagen kann, das bringt dir nichts, wenn deine Software Open Source ist, wenn du dann deine Daten über Leitung schickst, wo irgendwie die jederzeit abgeschaltet werden könnten oder wo jeder mithören kann. Da hast du dann vielleicht also nicht viel Souveränität gewonnen, beziehungsweise Abhängigkeiten abgeworfen. Die Frage ist ja immer, bis zu welchem Grad es berührt das tatsächlich meine Handlungsfreiheit. Handelt es sich hier um Komponenten, wo ich tatsächlich in einer Abhängigkeit bin, die für mich strategisch relevant ist. Und das heißt, das mag an manchen Stellen tatsächlich heißen, ne, man muss dann das Ding auch mal auseinanderbauen und gucken, was sind denn da für irgendwie einzelne Chips drin verbaut, wo kommen die eigentlich her, wie sieht dann, und wie wirkt sich das dann auf meine Souveränität aus? Das heißt, ich muss es eigentlich schon mal durchleuchten, wenn es um wirklich kritische Anwendungsbereiche geht. Das heißt aber nicht, dass ich dann dass ich immer zu dem Schluss komme, und deswegen muss ich das jetzt dann alles in irgendwie eigener Hand fertigen, unter meiner Kontrolle haben irgendwie, was meistens gut ist, wenn man Alternativen hat. Darum geht es ja auch an vielen Stellen dann in der Open-Source-Diskussion einfach zu sagen, wir möchten auch zu allen anderen Anbietern wechseln können. Und das ist dann auch, da fand ich jetzt gerade diese Diskussion um Kubernetes, auch wenn ich davon keine gesteigerte Ahnung habe, erinnert mich an so Debatten um Closed Open Source. Das heißt, nur weil irgendwo Open Source draufsteht, heißt das jetzt nicht, dass ich irgendwie gefeit bin vor Login-Effekten. Denn wenn ich sowas habe wie Open-Source-Anbieter, die halt nur ihre spezifische Distribution servicen und sagen, irgendwie, wenn du kannst dir eine andere Distribution von dieser Open-Source-Software installieren, aber dann kommen wir nicht, wenn du ein Problem damit hast, dann bin ich im Zweifelsfall wieder auf einen einzelnen Anbieter eingeschossen, ich bin abhängig und habe vielleicht gar nicht so viel gewonnen oder halt ein bisschen was, aber am Ende bin ich wieder in einer unangenehmen Abhängigkeit, wo der dann sagt, naja, dann geh halt zum anderen Anbieter und dann steht man als IT-Administrator vor der Herausforderung, okay, Dann muss ich aber bei mir die ganze Software austauschen, wenn es auch nur eine andere Distribution ist. Weiß nicht genau, wo die sich dann unterscheidet. Kopfschmerzen, dann beiß ich vielleicht doch lieber in den sauren Apfel. Das ist ja dann tatsächlich auch das, wo zum Beispiel dann auch wieder die Sache mit Open Source soll KMU pushen, attraktiv wird, weil die Hoffnung halt ist, dass man da dann dadurch, dass man nicht irgendwie ein großes Unternehmen hat als einzigen Ansprechpartner, sondern im besten Fall viele kleine Butzen oder mittelgroße Butzen, wo man sagen kann, okay, da kann ich vielleicht dann auch mal den Anbieter wechseln, wenn es mir irgendwie nicht mehr gefällt, beziehungsweise wenn ich mal mehr Bedarf habe, kann ich auch auf mehr zurückgreifen, also da quasi einfach einen breiteren Markt zu haben. Das ist, glaube ich, auch eine Motivation dahinter. Okay. Danke euch. Ich denke, ich mache jetzt mal hier eine Klammer ringsrum. Wir haben jetzt über eine Stunde über digitale Souveränität, ganz viel über Open Source gesprochen. Ich glaube, zusammenfassen zu können und zu sagen, digitale Souveränität ist wichtig. Digitale Souveränität oder generell die Abhängigkeit von, ich nenne es jetzt einfach mal salopp, ausländischen Herstellern von IT-Systemen und Software muss stark zurückgefahren werden. Und man darf bei digitaler Souveränität nicht nur auf das Thema Software schauen, sondern man muss einfach auch den kompletten Stack im Blick haben. Ich werde natürlich das White Paper von Basanta hier mit verlinken, sodass man sich diesen Stack auch mal anschauen kann. Und ich würde sagen, der Aufruf geht raus für alle, die IT planen, IT einkaufen, die entwickeln, die Software bauen. Schaut euch diesen Stack an und bedenkt diese einzelnen Stationen da drin. Okay, Thorsten, also darf ich dir kurz den Rücken fallen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das nämlich wirklich spannend, dass wir hier eine offene Diskussion haben. Und habe mich jetzt im Vorfeld ja auch viel auch mit der Kritik an dieser Begrifflichkeit beschäftigt. Ich würde mal einfach dem entgegenhalten, digitale Souveränität als Abkapselung zu begreifen, widerspricht dieser Grundidee des Internets. Das empfinde ich als eine Sache, die uns weit vorangebracht hat. Nicht nur Gutes, aber auch vor allen Dingen Gutes. Wir haben auch vorhin gehört, wir müssen über Netze nachdenken. Das ist auch eine ganz interessante Frage. Also Netze gegeneinander abzuschotten, würde eine ganz andere Dimension hineinbringen, digital souverän zu sein. Häufig empfinde ich das deswegen politisiert, weil es eben von Politikern kommt, immer auch so mit dem, wie du es gerade begründet hast, nämlich kauf Deutsch, weil wer weiß, was die anderen uns Böses wollen. Ich bin tatsächlich dem europäischen Gedanken sehr nahe, dass diese Abhängigkeiten durchaus auch gute Seiten haben, nämlich Kriege verhindern können, Verständnis füreinander erzeugen können, uns dazu zwingen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Ich bin gar nicht so der Freund davon, dass wir jetzt sagen, kauft nur Deutsch oder lasst uns alles selber machen. Und vor allen Dingen glaube ich, dass wir in Deutschland vermutlich nicht die Art von Wettbewerb hinbekommen, die meiner Ansicht nach ein solcher Softwarebereich benötigt, um auch eine stetige Innovation zu zeigen. Ich bin also sozusagen, ich spreche einfach mal dagegen, sozusagen zu sagen, lasst uns nur die Nabelschau betreiben, sondern lasst uns rausgehen und so viel wie möglich Abhängigkeiten mit anderen machen, in ganz verschiedenen Wirtschaftsräumen und für Verständnis werben. Ich glaube, das subsumiert sehr gut die Irritation, die in diesem Thema drin steckt. Ja, man oszilliert eigentlich immer gerne zwischen Bims und Bo. Es sind viele Emotionen drin. Basanta, du hast auch eine Situation aufgezeigt, die, glaube ich, den einen oder anderen erschreckt, weil du im Grunde genommen gesagt hast, es sind so viele Aspekte, da musst du echt Experte für alles sein, um die richtige Software zu beschaffen. Und dann verändert sich es ja auch noch über die Zeit. Total spannendes Thema. Ich würde so gerne mit euch 5 Stunden weiter darüber reden. Aber du warst ja gerade dabei, den Deckel drauf zu machen. Ich find's toll. Vielleicht können wir ganz einfach da nochmal anknüpfen und eine weitere Sendung aufnehmen. Für heute würde ich gerne tatsächlich Schluss machen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Das hat viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr interessant. Wir haben schön miteinander diskutiert. Und auch an alle Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Kommentiert, stellt uns Fragen und teilt uns und bewertet uns in den einschlägigen Plattform. Bis bald. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.